Die Arbeiter im Speicher sind auf dem oberen Boden dabei, Getreide einzusacken. Thomas hat seinen Sohn, den er jetzt strenger als jemals zu praktischen Vorübungen für sein künftiges tätiges Leben heranzieht, hierher mitgenommen. Hanno versucht gerade, einen der schweren Kornsäcke anzuheben. Allzu gern würde er die Anerkennung, wenn schon nicht die verstehende Liebe seines Vaters gewinnen, wenn er es nur könnte. Auch du wirst einmal schwer arbeiten müssen, wenn du gut leben willst. Aber zum Glück im Kontor und an der Börse. Willst du das? Ja, Papa. Thomas führt seinen Sohn ans Fenster des Speichers. Sie schauen auf den Lübecker Hafen hinunter, dessen buntes Gewimmel tätiger Menschen sich in sonnigem Panorama vor ihnen ausbreitet. Jetzt sag mir mal, was du da siehst. Die großen Segler mit den lustigen Wimpeln. Weißt du vielleicht auch die Namen der Segler da unten? Das ist die Wullenweber. Und da, das ist die Friederike Overdiek. Ja, das ist doch schon was. Aber wer von den beiden geht nach Kopenhagen? Und wer nach Riga? Welche Schiffe gehören der Konkurrenz? Nur noch Schweigen als Antwort. Kann der Junge sich derlei einfache Grundtatsachen nicht merken? Oder interessieren sie ihn einfach nicht? Thomas Buddenbrook zieht es zur Tür des Musikzimmers im ersten Stock. Auf der kleinen Kommode im Flur davor sieht er den Säbel, die weißen Handschuhe und die Uniformmütze des Leutnants von Trotha liegen. Mochte die Musik noch so leidenschaftlich tönen. Das Schlimme, das eigentlich Qualvolle war die Lautlosigkeit, die immer folgte und dann dort hinter der Tür so lange herrschte. Hanno, noch den Schulranzen unterm Arm, hat sich neben seinen Vater gestellt. Man weiß nicht, wie viel er begreift. Sie fühlen es aber beide, dass in diesen Sekunden jede Fremdheit und Kälte zwischen ihnen dahin sinkt. Nun ist der Leutnant schon 2 Stunden bei Mama. Dass Thomas Buddenbrook sich hier, wo es sich nicht um Energie, Tüchtigkeit, sondern um Furcht und Leiden handelt, der Liebe seines Sohnes gewiss sein kann. Senator Thomas Buddenbrook macht sorgfältig Toilette. Er versucht, den äußeren Zeichen des Alters mit ein wenig Schminke zu begegnen. Auch auf etwas Puder möchte er nicht ganz verzichten. Gerda tritt hinter ihn. Er sieht sie im Spiegel. Ihr haben sich die Jahre nicht ins Gesicht geschrieben. Die Leute zerreißen sich das Maul. Jetzt redest du schon wie deine Schwester. Mach mich nicht lächerlich. Das liegt ganz bei dir. Es ist früher Abend. Der Laternenanzünder mit seiner Leiter macht schon die Runde. Toni fährt mit der Kutsche in der Mengstraße vor. Sie will die Treppe hochgehen, als sie bemerkt, dass ihr Bruder Thomas noch ganz allein im Kontor sitzt und arbeitet. Sie überlegt einen Moment, dann geht sie zu ihm hinein. Schon zurück? Vom Gut Pöppenrade. Guten Abend, Tom. Wie geht's deinen adligen Freunden? Also, Herr von Maibohm. Was ist denn mit Herrn von Maibohm? Ein liebenswürdiger Mensch eigentlich. Er spielt Karten. Er spielt am Roulette. Er spielt in Rostock. In Travemünde. Er spielt überall. Er braucht eine größere Summe. Sofort. Der Senator bewegt die Fingerspitzen seiner Rechten auf seinem Scheitel hin und her. Verstehst du? Und verzieht ein wenig das Gesicht. 55.000? Innerhalb von 14 Tagen. Von Maibohm muss also verkaufen. Auf dem Heim. Und jetzt wird ihm irgendein Halsabschneider ein Angebot machen. Was ist von dir die Rede, Tom? Von dir? Plötzlich wirft Thomas Buddenbrook das Pince-Nez vor sich hin auf den Tisch, sodass es ein Stück auf der Zeitung entlang rutscht und wendet sich seiner Schwester zu. Von mir? Ja, ich soll dir den Vorschlag überbringen. Also die gesamte Ernte noch auf dem Halm für 55.000 Korinthmark. Wir könnten beim Verkauf das Kapital verdoppeln. Ein Kuh? Ja, ein Kuh. Vater hätte es nicht getan. Gewiss. Aber du bist ein anderer Mann als dein Vater. Wir sind doch keine Gauner. Wir sind ehrbare Kaufleute. Maibu muss in jedem Fall verkaufen. Und wenn er sich hier in der Stadt umsieht, dann... Ja, er wird schon einen Käufer finden. Hagenström. Ja. Glück und Erfolg sind in uns. Wenn es beginnt, da nachzulassen. Du hast es selbst gesagt. Wir sind sicher an die 1000 Sack Weizen. Wie es um Hafer und Gerste steht, weiß ich nicht. Aber du könntest vielleicht einfach mal hinfahren. Thomas erhebt sich. Nein. Niemals. Ein leichter Landauer fährt über Land durch Korn- und Rapsfelder. Das Getreide ist auf gutem Wege. Es verspricht, eine ausgezeichnete Ernte zu werden. Thomas Buddenbrook befindet sich auf dem Rückweg von einer erfolgreich abgeschlossenen geschäftlichen Besprechung auf dem Gute der Maibohms. Entgegen kommt ihm ein Wagen aus Lübeck, gelenkt von Hermann Hagenström. Diesmal war Buddenbrook schneller. Beide Gefährte werden nebeneinander zum Stehen gebracht. Hagenström zieht den Hut. Alle Achtung, Buddenbrook. Da bin ich wohl zu spät gekommen. Allerdings. Na dann, viel Glück. Hagenström hat seine Kutsche schon zur Rückfahrt gewendet. Wer zuerst an der Trabe ist. Los, komm. Senator Thomas Buddenbrook und der Kaufmann Hermann Hagenström haben ihre Zylinder abgenommen und neben sich auf den Sitz gelegt. Dann lassen sie die Pferde laufen. Ein Wettrennen wie in Kindertagen. Thomas, der vorne liegt, strahlt. Ein Rausch von Glück und Erfolg, der seine Züge um Jahre zu verjüngen scheint.